Schalten Sie nicht ab, Sie sind im richtigen Programm. Wir sind ganz, ganz, ganz, ganz weit vorne. Am Anfang der Welt, am Anfang der Dinge, am Anfang von allem. Meine Damen und Herren, was wir in dieser Sendung jetzt machen werden, das erfordert nicht nur die volle Aufmerksamkeit der Crew hier und meine Aufmerksamkeit, sondern auch Ihre. Wir werden uns nämlich mit der Frage aller Fragen beschäftigen. Aber bevor wir das tun, wenn ich als Astronom in eine Kneipe komme oder abends auf einer Party bin und man fragt mich so, was machst du eigentlich? Und ich sage, ich bin Astronom. Und dann werde ich sofort gefragt, was machst du tagsüber, wenn das geklärt ist? Dann kommt die entscheidende Frage. Sag mal, erklär mir doch mal, was ist eigentlich der Big Bang? Was ist der Urknall? Und ich sage dann immer, ja, das ist der Tag ohne gestern. Vor dem Big Bang gab es noch nichts. Der Big Bang ist der Anfang von allem. Und das ist das Thema heute, was ist der Big Bang? Und der wird uns sehr, sehr, sehr weit in die Tiefen der Quantenmechanik führen und wieder zurück in die Größen des Universums in seiner vollen Länge. Der Big Bang, also der Urknall, wurde erfunden von Fred Hoyle. Fred Hoyle hat in den 50er Jahren in einer Fernsehsendung, ähnlich wie dieser hier, erzählt darüber, was sich Theoretiker so ausdenken, wie das Universum entstanden ist. Angefangen hat alles damit, dass in den 20er Jahren der Herr Hubble entdeckt hatte, dass alles auseinanderfliegt. Dass alle Galaxien sich von uns entfernen und mit wahnsinniger Geschwindigkeit das ganze Universum auseinandertreibt. In den 30er und 40er Jahren entwickelte sich die Physik. Kernphysik entwickelte sich, Elementarteilchenphysik entwickelte sich. Und mit Hilfe unserer neuen Beobachtungsmöglichkeiten konnten wir immer tiefer und tiefer ins Universum zurückschauen. Wir entdeckten zum Beispiel, dass früher, also ganz am Anfang, es gar keine schweren Elemente gab. Wir haben entdeckt, dass am Anfang nur Wasserstoff und Helium da war. Da war das Universum aber schon 3 Minuten alt, wie wir heute wissen. 3 Minuten. Für uns eigentlich nichts. Für das Universum schon fast eine Ewigkeit. Wir haben entdeckt, dass je tiefer wir ins Universum hineinschauen, die Galaxien immer weniger von diesen schweren Elementen enthalten, die in den Sternen erbrütet werden. Denn alle Elemente, bis auf Wasserstoff und Helium, kommen aus den Sternen. Es muss also einen Anfang gegeben haben. Es muss einen Anfang gegeben haben, in dem alles entstanden ist, was ist. Und so kann man immer tiefer und tiefer in die Zeit zurückgehen und kommt an einem Punkt an, der aus etwas besteht, was für Physiker extrem unangenehm ist, nämlich aus etwas Unendlichem. Also aus einem etwas quasi Unendlichem. Eine unglaublich hohe Dichte und eine wahnsinnig hohe Temperatur. Heute hat das Universum eine Temperatur von minus 271 Grad Celsius. Früher, als es noch ganz jung war, war es etwas unglaublich Heißes und unheimlich Dichtes. Und jetzt müssen wir, ob Sie wollen oder nicht, in die Elementarteilchentheorie. Wir müssen rein in die Struktur der Materie, um festzustellen, was heißt eigentlich so hohe Temperatur? Also fangen wir an. Ganz langsam, ich bin ja bei Ihnen, keine Angst. Temperatur, Energie heißt Masse. Je schwerer etwas ist, umso mehr Energie hat es. Elektronen zum Beispiel sind sehr leichte Teilchen. Schwere Teilchen sind die Teilchen, die die Atomkerne ausmachen. Protonen und Neutronen sind fast 2000 Mal schwerer als Elektronen. Wenn man ins Universum immer tiefer und tiefer zurückgeht, dann kommt man irgendwann an Temperaturen heran, wo sich aus einem Teilchen, aus einem Lichtteilchen, aus einem Photon zum Beispiel ein Elektron und sein Antiteilchen, das Positron, aufspalten können. Denn in der Quantenmechanik gilt das, was Einstein gefunden hat, Energie und Masse sind dasselbe. Wenn ich also ein hochenergetisches Photon habe, dann spaltet sich das auf für kurze Zeit in ein Teilchen und Antiteilchen und die beiden gehen wieder zusammen und bilden wieder das Photon. Das ist ein Effekt, der kommt aus der relativistischen Quantenfeldtheorie. Alles klar soweit? Es gibt also Materie und Antimaterie, haben Sie vielleicht schon mal gehört? Und wenn Materie und Antimaterie zusammengehen, dann gibt es Energie. Das gilt nicht nur für Elektronen und Positronen. Das Positron ist einfach positiv geladen, das Elektron ist negativ geladen, sind sonst völlig identisch. Das gilt auch für Protonen und Antiprotonen. Nur die sind viel schwerer. Das heißt, die Temperaturen, die Energien, bei denen das passiert, sind viel höher. Wir gehen also tiefer und tiefer, immer näher in die Nähe des Big Bangs, des Anfangs, und kommen in Bereiche, in denen am Ende nur noch Elementarteilchen übrig sind. Schon gar keine Protonen mehr, sondern die Quarks, die Teilchen, die das Proton zusammenbauen. Und wir sind bei Temperaturen, die unglaublich hoch sind. Um es mit Nietzsche zu sagen, jenseits von Gut und Böse. Fällt Ihnen was auf? Wir sind ja. Wieso können wir eigentlich sein, wenn am Anfang alles aus Teilchen und Antiteilchen bestanden hat, also symmetrisch war? In einem symmetrischen Universum würde ja nichts übrig bleiben. Da würde jedes Teilchen sein Antiteilchen haben. Die würden miteinander verschmelzen und würden Energie ergeben. Der Anfang des Universums war eine fast symmetrische Energiesuppe. Die Physiker sprechen auch vom Quantenvakuum. Wahnsinnig viel Energie und nichts drin, sozusagen. Wieso sind wir denn dann? Nun, tja. Irgendwie, man weiß nicht genau wie, gab es einen winzigen Dreckeffekt in diesem Universum. Und dieser winzige Dreckeffekt hat dazu geführt, dass nicht jedes Teilchen sein Antiteilchen gefunden hat, sondern immer auf ein einziges Teilchen blieben 10 Milliarden Teilchen-Antiteilchen-Paare übrig. Sodass wir heute noch im Universum sehen, dass auf ein richtiges Teilchen 10 Milliarden Lichtteilchen übrig bleiben. 10 Milliarden Photonen. In diesem Universum gibt es viel mehr Licht als Materie. Gehen wir also weit. Wir sind am Big Bang angekommen. An einer Zeit ohne Zeit. Alles ist monoton und nur so winzige Fluktuationen von 1 zu 10 Milliarden, also fast nichts, hat darüber entschieden, dass nicht nichts ist. Woher kommt denn dann jetzt die Expansion? Wieso fliegt denn das ganze Ding auseinander? Woran liegt denn das? Vakuum. Ja? Ich hab's im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Was ist denn Vakuum? Vakuum ist doch leer. Stimmt nicht. Vakuum enthält Energie. Und in der Quantenwelt, also bei den ganz, ganz, ganz kleinen Skalen, dann, wenn wir in einem Atomkern sind, dann gibt es Effekte, die damit zu tun haben, dass dieses Vakuum eben voller Energie ist. Immer dann, wenn Energie da ist, ich sage das eben, gibt es Teilchen und Antiteilchen. Und es gibt hier für die Experten am Bildschirm die Lampshift, ne? Die Verschiebung eines bestimmten Überganges im Wasserstoffatom ist angeregt dadurch, dass das Vakuum immer aus Paaren besteht. So. Und jetzt müssen wir darüber reden, dass dieses Vakuum einen Effekt haben muss, der das ganze Ding auseinander explodieren lässt. Man sagt ja auch, der Big Bang sei der Tag, der Schlag, den keiner gehört hat. Vergessen Sie nicht, während des Big Bang sind auch die Naturgesetze entstanden. Alles ist entstanden, was diese Welt in ihren Innersten zusammenhält. Und jetzt gehen wir zum Quantenvakuum und schauen uns Folgendes an. Wenn man in der Quantenwelt Grenzen einführt, zum Beispiel durch zwei Metallplatten, dann können sich zwischen diesen beiden Metallplatten nicht Zustände beliebiger Größe bilden, sondern nur solche, die so groß sind wie der Abstand zwischen diesen beiden Metallplatten. Wellenlänge entspricht ja einer Frequenz. Frequenz entspricht wieder einer Energie. Damit habe ich sozusagen einen Teil der Energie des Quantenvakuums ausgeschnitten. Ich erlaube ihm nicht, sich beliebig auszudrücken und beliebig viele Paare zu bilden. Und dieses Experiment kann man machen, das ist der sogenannte Casimir-Effekt. Das müssen Sie mir jetzt einfach glauben. Das sind winzige Verschiebungen, die dadurch zustande kommen, dass sich zwischen diesen beiden Platten andere, weniger Paare, Energiepaare bilden können als außerhalb davon. Da der Druck des Vakuums, der ist natürlich null. Wenn jetzt aber diese beiden Platten, und das ist das Messergebnis, sich aufeinander zubewegen, dann hat also dieser Unterdruck hier zwischen diesen beiden Platten eine Wirkung wie, na, wie? Wie eine Antigravitation. Gravitation drückt ja alles auseinander, wenn es viel da ist, wenn viel ist. Ein Vakuum, das Quantenvakuum, drückt auseinander, wenn wenig da ist. Also sozusagen das, was außerhalb ist, außerhalb dieses Energiezustandes, das in das hinein expandiert das Quantenvakuum. Vergessen Sie eines nicht, ich habe eben gesagt, die Naturgesetze sind da entstanden. Der Raum ist dort entstanden und durch die winzige Abhängigkeit, durch diese winzige Unsymmetrie, ist die Zeit entstanden. Denn wenn Sie sich in einem völlig grauen Raum befinden, in dem alles grau ist, Sie auch grau sind, Sie haben keine Möglichkeit, Unterschiede festzustellen. Wenn sich nichts entwickelt, haben Sie keine Zeit. Deswegen hat die Zeit angefangen in dem Moment, wo der erste das erste Teilchen da war. Wir sehen schon, das ist wirklich schwierig. Nochmal, das Quantenvakuum übt also eine Kraft aus, die expandierend wirkt, im Gegensatz zur Schwerkraft, die alles zusammenhält. Wir wissen heute, dass in unserem Universum das Quantenvakuum eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Dieses Universum, in dem wir leben, besteht aus Licht, aus ganz viel Licht, hervorgerufen durch die Zerstrahlung all dieser Teilchen-Antiteilchenpaare am Anfang. Das wissen wir alles. Wir wissen, dass das Universum sich mit großer Geschwindigkeit auseinanderentwickelt und diese Expansion des Universums auf seine ursprüngliche Entstehung zurückzuführen ist. Das wissen wir heute, weil wir haben Astronomie, also die ganz großen Skalen, Milliarden von Lichtjahren, zusammengefasst in Elementarteilchenphysik. Sie sehen die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Das heißt, wenn man verstehen will, was zu diesen Urzeiten, als die Energien ganz hoch waren, als die Skalen ganz klein waren, das Universum war ja auch unglaublich klein am Anfang, wenn man das verstehen will, dann kann man mit Astronomie eigentlich nichts mehr anfangen. Man muss es ganz anders anstellen, man muss sich in die Elementarteilchenphysik begeben, man geht in die Quantenwelt, dort, wo nichts mehr wirklich fest ist, wo sich Ursache und Wirkung nicht ohne weiteres trennen lassen, denn nur durch Beobachtung würde man sozusagen feststellen können, was ist. Der Big Bang ist eines dieser fundamentalen Grenzen physikalischer Erkenntnismöglichkeiten. Wir können inzwischen sozusagen so nah, wie wir wollen, drangehen, aber wir können nicht wirklich herausfinden, was gewesen ist. Wir wissen, das Universum muss eine unglaubliche Expansionsphase am Anfang durchgemacht haben und dadurch, dass es expandierte, hat es sich abgekühlt. Und so sind die verschiedenen Wechselwirkungen praktisch ausgefroren, wie wenn Wasser gefriert und sich immer mehr und mehr Kristalle bilden. Am Anfang waren die Kräfte vereinigt und als es dann auseinanderflog, bildeten sich die Kräfte, Elektromagnetismus, Gravitation, Kernkräfte. Je kälter es wurde, umso mehr und mehr Struktur tauchte auf. Nach 3 Minuten waren die Atomkerne da. Nach 300.000 Jahren lichtete sich der Nebel von diesem komischen Energiesubstrat und zum ersten Mal konnte das Licht überall hin erscheinen. Das ist für uns auch die ultimative Grenze der Beobachtung. Wir können nicht tiefer ins Universum schauen als 300.000 Jahre vor dem Big Bang. Und der Rest nach diesen 300.000 Jahren ist quasi Geschichte. Da sind die Galaxien entstanden, die Sterne sind entstanden und so weiter und so weiter. Haben Sie das alles begriffen? Donnerwetter. Wenn Sie es nicht begriffen haben, dann will ich Ihnen zum Trost unbedingt noch ein Zitat mit auf den Weg geben aus einem Buch, wo es um die Auseinandersetzung zwischen Gott und den Astronomen, Theologie und den Astronomen geht. Der Autor schreibt da, es scheint, als ob die Naturwissenschaft niemals in der Lage sein wird, den Vorhang vor dem Geheimnis der Schöpfung zu lüften. Für den Wissenschaftler, der im Glauben an die Macht der Vernunft gelebt hat, endet die Geschichte wie ein schlechter Traum. Er hat die Berge der Unwissenheit erklommen, er ist dabei, den höchsten Gipfel zu bezwingen und als er sich über die letzte Felskante emporzieht, wird er von einer Schar Theologen begrüßt, die schon seit Jahrhunderten dort sitzen. Das heißt, unser Blick für das, was die Welt wirklich im Innersten zusammenhält, bleibt uns eigentlich für immer verschlossen. Und wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was wir erkennen können.